Lektion 5. Sport und Fitness. Schritt B. Übung 23. Wir Männer interessieren uns nicht für Gymnastik. Wir Männer interessieren uns nicht für Gymnastik. Wir verabreden uns lieber mit unseren Freunden zum Kartenspielen. Zum Radfahren oder zur Sportschau im Fernsehen. Wir verabreden uns lieber mit unseren Freunden zum Kartenspielen, zum Radfahren oder zur Sportschau im Fernsehen.